Im Hörspieltermin bringen wir jetzt König Ubu, ein Stück des französischen Dichters Alfred Jarry, das der Dichter H.C. Artmann in eine neue deutsche bzw. Wiener Fassung übertrug. Mit König Ubu schuf Jarry 1896 eine mythische Gestalt in einer Welt grotesker, archetypischer Bilder. Der Skandalerfolg des Werks beruhte vor allem darauf, dass auf die traditionelle Handlungsführung verzichtet und eine obszöne Sprache mit absurden Elementen vermischt wurde. Ubu wurde zum Inbegriff des bornierten, opportunistischen Spießers. Mit beißender Ironie geißelte Jarry die Scheinmoral und stellte jede Art politischer und sozialer Macht in Frage. Ubu Roi, König Ubu von Alfred Jarry. In der Wiener Fassung von H.C. Artmann. Funkbearbeitung und Regie Heinz Hosnick. Schreie! So was sagt man nicht, Vater Ubu. Du bist ein ordinärer Klache. Und das Radio, das hat man auch nicht zusammen. Aber du Mutter Gusch, sonst bist du erwürgt erst. Da wird lieber einen anderen, Vati. Weißt du, wen ich meine? Aber Gruze Kapuze bei meiner großgrünen Kerzen, das verstehe ich nicht. Willst mir vielleicht einreden, dass du mit deinem Leben, was du da führst, zufrieden bist? Bei meiner großgrünen Kerzen? Schresse, ne Frau! Und ob ich damit zufrieden bin. Und mit Fug und Recht sogar. Jetzt sag einmal, bin ich nicht der Hauptmann bei den Dragonern? Und geheimer Beratungsoffizier vom König Wenceslaus, aufputzt mit den roten Adlerorden von Polen? Und außerdem noch Ex-König von Aragonien? Sag einmal, was willst denn du eigentlich? Was? Du bist der König von Aragonien gewesen. Und jetzt macht's dir nichts aus, dass mit 50 Hanseln von der Infanterie, die was an so den Säbler Gradmesser umgeschnallt haben, alle Damen lang aufmarschieren dürfen. Mutter, ich behörst. Ich verstehe wirklich nicht, was du mit der Reederei da im Schild führst. Du bist so blöd. Jetzt sag mal, bei meiner großgrünen Kerzen, der König Wenceslaus, der steht momentan mitten in der Blüte seiner Jahre. Und wenn er trotzdem einmal sterben soll, so hat er einen Schiebe Kinder, die ihm nachfolgen. Na und? Wer hindert dich denn, dass du mitsamt seinem Spruch massakrierst und sein warmes Platz auch einnimmst? Mutter Übel. Du tust mir schwer Unrecht. Pass nur auf, dass du nicht gleich in Teufel sein Eierspeispadel landst. Du armes Würstel, du. Was glaubst du, wer dir dann dein Hosenarsch fliegt, wenn ich beim Teufel bin? Ah, schon was hörst. Mein Arsch kann sich auch ohne Hosen sehen lassen. Geh, hör mal auf. Wenn ich du wär, würde ich mir den Allerwertesten auf einem goldenen Thron installieren. Du könntest reicher sein als der Rothschild. Den ganzen Tag könntest brotene Blunzen fressen und mit einer Kaleschen durch die Stadt kutschieren. Na ja. Mein Gott, na, wenn ich reich ward. Wenn ich reich ward, da lasset er mir so einen Mordstrom schwarzen Umhang anmessen. Weißt, genau so an, wie ich ihn damals in Aragonien gehabt hab, bevor ich mir diese spanischen Gefraster gestohlen hab. Du könntest dir sogar einen Regenschirpen leisten und einen Gummimantel, der was dir bis über die Ferschen geht. Mein Gott, ich bin ja so leicht zum Verführen. Fress, Gefraster, Fresse. Sollte dir den Bücher jemals in einem finstern Waldstück über den Weg kommen, ehren Wort. Du Ehrenwort, dann kann er sich auf ein böses Viertelstündel gefasst werden. Ja, bravo, bravo, Vater Ibü, bravo, so ist recht. Na, und noch einmal na. Wärst ich ein Hauptmann von den königlich-polnischen Dragonern, seinem Majestät, massakrieren? Niemand mehr. Na, du, da träume ich eher noch selber an. Scheiße. Dann wirst du also dein Leben lang arm wie eine Kirchenmaus bleiben. Gruzi Kapuzi, bei meiner großgrünen Kerze noch einmal. Lieber arm wie eine Kirchenmaus, als reich wie ein hundsgemeiner, ausgefressener Koder. Ja, ja, und dein Mordstrom schwarzer Umhang, und dein Regenschirm, und dein Gummimantel, der was dir bis über die Ferschen geht. Ja, also was? Na, servus. Scheiß mit Quasteln. Na, Scheiße. Es war gar nicht so leicht, den um den Finger zu wickeln. Na, Scheiße. Scheiß mit Quasteln. Aber jetzt habe ich ihn weich gekriegt. Gott und mir sei Dank. Spätestens in einer Woche bin ich Königin von Polen. Spätestens seid dran, unsere Gäste. Jawohl, bei meiner großgrünen Kerzen. Und ich krepier schon vor lauter Hunger. Da bist du halt auch schiecher als sonst, Mutter Übü. Vielleicht gar, wenn wir Leute eingelohnt haben? Schon Reis mit Reis. Ah, hab ich einen Flammo. Ich wär jetzt einmal da in dieses zweite Vogel da reinbeißen. Wenn ich es recht bedenke, so ist das ein Händler. Nicht schlecht. Das Händler. Halt aus, Unzöliger! Was machst denn du da, der? Ja, was sollen denn unsere Gäste jetzt beißen? Das wollen sie nur speißen, dann haben sie noch alle weg nur. Mir rieh eh nix mehr an. Geh, schau mal schnell durchs Fenster. Kommen unsere Gäste schon? Wenn's mich fragst, ist ich ein Schaß. Jetzt rückt der Herr Hauptmann Jochen mit seinen Spezi an. Ja, sag einmal, was frisst denn du da? Gar nichts. Nur ein bisschen Kölbernis. Was ist das Kölbernis? Jesus, das Kölberne, das Kölberne. Der gierige Verlot hat mir das ganze Kölberne aufgefressen. Hilfe! Der Großkönig am Kerzen ist schaff dir die Augen aus, Berst. Da sind wir! Da bin ich! Ja, da hat man Jachl mit seinen Leuten. Guten Tag, die Herren. Na, endlich, es war eh schon höchste Eisenbahn. Nehmen Sie Platz? Ja, nehmen wir Platz! Grüß Gott, meine Frau. Und wo steckt der Vater Ibü? Bei meiner großgrünen Kerzen da, in meiner Haut. Bin ich ein Zwirnsbund, dass mich keiner sieht? Grüezi, Kapuzi. Jetzt war ich ums Arschlecken fast mitsamt den Sessel da zusammengerucht. Jo. Mutter Übü, was gibt es heute Gutes zu dinieren? Der Schnabulierplan ist folgender. Na nun denn, lass hören, Mutter Übü, ich bin so neugierig. Eine polnische Schlatzsuppen, geselchte Affenrippen, Kälbernes, Händeln, faschierter Hund, Antenarsch, russischer Sumpfknochen. Ah, mehr als genug, Mutter, ich bin, und was gibt's noch? Ein lauwarmes Gefrorenes, einen Salat, eine Birn mit Hirn, Rindsuppen von der Saat, Topf in a Bur, Kaffeeol à la Schräs. Oh, so viel? Ja, holst du mich für den Kaiser von China, dass du mit meinen Finanzen so urassen tust? Herz nicht auf ihn, er ist ein Todel. Gut, sonst beiß ich dich ins Wadel. Du beiß jetzt in deine polnische Schlatsuppen, Vater. Das Geschlader, du ist zum Späm. Er hat recht. Könnte besser sein. Ja, vielleicht schuschen wird's wohl gut genug sein. Was am Tisch kommt, wird gegessen, Pasta. Also, so, meine Herrschaften, jetzt probieren wir das Kälberne. Hervorragend, klassisch, aber ich bin satt. Und jetzt zu den Ahnenärschen. Entzückend, prachtvoll, ein festes Eviva unserer Mutter Übü. Aber jetzt hast du gleich hoch der Vater übel. So, eine Kussprobe zum Nuschen. Hey! So bist narisch, was soll denn der Globe essen? Mutter übel, gib mir den gesöchten Ofen rippeln, ich will sie gerecht verteilen. Da sind sie. Und jetzt hopp auf, es bangerten Schlechtzeit, verschwind's. Und mit Ihnen, Herr Hauptmann, möchte ich unter vier Jahren reden. Fertig, deniert! Deniert oder nix, deniert, jetzt red so! Einer wie der andere! Bei meiner großgrünen Kerzen narkotisier ich mit den gesöchten Rippeln da! Schrasse! Schrasse! Schrasse! Du hattest die Tür! Red das ist der Kerl! Geh mal! So da. Mit Himbeer. Mit dem hab ich aufgerannt. Jetzt krieg ich wieder Luft durch die Gurgel. Aber miserabel deniert hab ich trotzdem. Na, Hauptmann Jochel, wie hat in der Schlangenfraß gemundet? Hervorragend! Herr Ebü. Mit Ausnahme der eher faden Schreisse. Da geht's ja so schlecht, war die Schreisse auch wieder nicht. Gustav und Ohrfeigen sind im Verschied. Wie dem auch sei, Hauptmann Jochel, ich bin zu dem Entschluss gekommen, ihn als Herzog von Liptown einzusetzen. Wie wir? Meine schlecht gehört zu haben. Ich hab sie bislang für einen armen Schlucker gehalten. Damit hat's jetzt ein End. Wenn Sie wollen, dann bin ich heute oder übermorgen der Kaiser von Polen. König, Herr Ibö, König. Ja, aber das ist ja wurscht. Dann wollen Sie also den Wenceslaus, wie man so schön sagt, ankrageln? Gar nicht so deppert, das Gefreis, der hat sofort überrissen. Wenn es darum geht, dem allergnädigsten König Wenceslaus den da auszumachen, bin ich sein eingeschworenster Todfeind, der Eurige. Und für all mein Gefolge stehe ich ebenfalls ein. Ja. Darauf könnt ihr Gift nehmen. An meinen Busen, Bruderherz, es gültet. Boah, Sie stinken ja wie ein Häuselrotz, Vater Ebü. Sagen Sie, wie wär's einmal mit einem Waschstock? Was ist denn das? Das kennt er nicht, der Ütis. Du, ich werd ja gleich in deinen fetten Arsch treten. Geschressen. Wohlan, Jochel, das wär alles dann erledigt. Und bei meiner großgrünen Kerzen, ich schwör Ihnen bei der heiligen Mutter Ebü, dass ich ihn noch morgen zum Herzog aller Liptauer machen werde. Na, sowas und noch was? Du wollte Goschen, mein Zuckerarscherl. Hey, Büsse, soll zur König kommen. Schreiße noch einmal. Himmel, Arsch und Zwirn. Bei meiner großgrünen Kerzen, ich bin aufgeblaut. Wir haben's verraten, ich werde gekämpft. Hör schon auf mit deiner Jammerei, du, was die Zeit trinkt. Ich habe eine Idee. Ich wäre einfach so um die Mutter Übi ist gewesen und da hat man ja auch recht. Untersteh dich, du blöde Sau. Wo bin ich mit das unterstehen? Und zwar stand der Bede. Vater Übi! Vati! Vati, denk an die Brüder nicht blumpen. Jetzt muss man ja losen. Herr war schon immer aus den stolzen Blunzen. Entschuldigen Sie, Herr König, aber ich weiß nicht. Ich bin unschuldig. Die Mutter Übü und der Jachl sind's gewesen. Ja, was ist ihm denn, dem guten Vater Übü? Der Alkohol, Euer Majestät, ein böser Dämon. Er ist ihm wieder einmal anheimgefallen. So, so. Genau wie ich heute Morgen. Ja, einen Rausch hab ich gehabt, als wie ein Haus. Es war zu viel französischer Wein. Es ist so eine Gemeinheit von dieser Franzosen. Aber, lieber Vater Hübü, so ist es heute mal im Leben. Und für deine vielen guten Räusche, nein, ich möchte sagen, für deine vielen guten Dienste und Meriten, die du mir als Rittmeister bei den Dragonen geleistet hast, ernenne ich dich ab sofort zum Grafen von Sandow. Oh, Monsieur Wenceslas, Dankeschön. Nein, keinen Dank, Vater Übü. Und morgen, ja, morgen halten wir eine schöne Parade ab. Sei also gestellt und eine neue Uniform, wenn ich bitten darf, ja? Ich werde zur Stöße gestiefelt und gespornt. Der Vater Übü ist schon völlig blem-blem, kein Impertinenz. Und dann, Monsieur Wenceslas, wirst von mir massakriert, so warm du es erleidest. So, mein Freund, jetzt wird's höchste Zeit für unsere Konspiration. Sagt jeder, was euch denkt? Wenn's euch nichts ausmacht, sag ich euch gleich, was ich mir denk, wie ich mir das Ganze vorstelle. Schießen's los, Vater Übü. Also, das Allerbeste wird sein, wenn wir den alten Bücher vergiften tun. Na, ein Ötzl steirisches Arsen ins Frühstücksgulasch, Popsti, liegt er schon da, ausgestreckt auf sein Teppich. Ein kalter Leich. Und ich setz mir seine Krone, die was ihm runtergefallen ist, auf. Friedrich Eichsler, wo bleibst du doch die Kunst? Na, der Kunst, weil damit das gefällt euch nicht. Tut mir leid. So hört der gescheite Herr Hauptmann seine Meinung kundtun, nicht wahr? Mit einem Kavalleriesabel den Schädel haben, wer, wenn man mich fragt, das Edelste. Das wär königlich. Hurra! Kopf ab! Wenn euch aber vorher in Arsch tritt, er ist doch hinlänglich bekannt, dass er bei jedem Aufmarsch ein paar eiserne Haferlschuhe anhat. Jetzt müsst ihr euch alle miteinander wegen euch einen hinterlistigen Plan auf der Stöhe verroten. Dafür kriegt ihr eine ganz schöne Ergreiferprämie. Du gemeiner Spion, du! Polizeispitzel! Sauhund, du! Ja, aber, liebe Leute, das war doch bloß ein kleiner Spaß, ein Witzel meinerseits. Ach so. Na, wo ist er? Hauptmann Jachal. Zukünftiger Herzog von Liebdauern. Bist du bereit, den König Wenceslas mit einem Säbel vom Tod ins ewige Leben zu befördern? Es wäre vielleicht gescheiter, wenn wir alle zusammen über ihn herfallen. Sicher ist sicher und mehrfach halt besser. Ja, das ist genau meine Idee. Ich werde mal so auf seine eiserne Zehen treten. Er sagt, aber ich schreie drauf, Schresse, und das ist das Stichwort, der Moment, wo der Ofen ins Wasser springt. Verstanden? Und sobald er hin ist, packst du sein goldenes Zepter und schmeißt die großgrüne Kerzen weg. Dann aber setzt dir die Krone auf. Hervorragend! Und ich verfolge dabei mit meinen Leuten die königliche Familie. Ja, und den Jungen gefraßt es los. Den nehmen sie mir besonders her. Die haben wir zusammen. Halt, meine Herren. So ganz ohne Feierlichkeit geht das nicht. Zuerst müssen wir einen heiligen Eid ablegen. Wir müssen schwören, dass wir allzeit getreu und tapfer handeln werden. Ja, da haben Sie eigentlich recht, Vater Epö, aber wir haben leider Gottes keinen Pfarrer unter uns. Ein Pfarrer. Schresse. Na, der macht uns die Mutter Epö. Warum auch nicht? Es hat dann schwer sowieso, dass ein jeder von euch den König nach bestem Wissen und Gewissen umurkst. Das schwören wir! Heil Bibi! Heil! Prinz Krastislaus. Ja, Herr Vater. Sie waren heute allerhand frech mit dem lieben Herrn Übü, Ritter in meinen Diensten und Grafen von und zu Sandomir. Als Strafe dafür dürfen Sie nicht an meiner Parade teilnehmen. Aber Herr König, ich bitte Sie, Ihre gesamte Familie wird nicht ausreichen, um Sie zu schützen. Aber Madame Rosa Null, ich habe mein Wort gegeben. Und was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Und damit basta. Der König bin ich. Gut, dann komme ich eben nicht mit, mein Vater. So ist es, Prinz Krastislaus. Und Sie wollen justament an dieser unseligen Parade dort teilnehmen, Majestät? Ja, warum denn nicht? Was wäre denn schon so ein König ohne Volksbelustigungen? Volksbelustigung? Mir dünkt es gar nicht lustig, was ich heute vor dem Munterwerden geträumt. Nun denn. Was hat sie geträumt, mein teures Weib? Ich sah im Traume, wie man sie erschlagen und in die brausende Weichsel geworfen hat. Und der polnische Aar aus dem Wappen hat ihm die Krone aufs Haupt gedrückt. Aufs Haupt? Ja, wem denn? Diesem abscheulichen Vater Übü. Ja, Wahnsinn. Ihr Witz. Monsieur Übü ist ein makelloser Ehren- und Edelmann. Der würde sich lieber vierteilen lassen, als mich zu beschummeln. Großer Irrtum. Schweig, Rotzbube, schweig. Und Ihnen, Madame, werde ich beweisen, wie wenig ich diesen Herrn Übü befürchte. Ich begebe mich ohne Panzer, ohne Schwert und ohne Trommelrevolver zu unserem Aufmarsch. Ach, welch ein verhängnisvoller Leichtsinn, mein Gatte. Ich werde Sie nicht wiedersehen, es sei denn im Himmel. Und ihr zwei anderen Lausbuben? Ladislaus, Polislaus, folget mir. Gott und der heilige St. Nikolaus mögen euch beschützen. Krastislaus, komm mit mir in die Kapelle. Wir wollen für deinen Papa und deine Brüder ein Gebet sprechen. Habt Acht! Kanariete! Edler Vater Übü, kommt an meine Seite. Wir wollen itzo unsere Truppen inspizieren. Bin schon da, Majestät. Auf geht's, Burschen! Sehen Sie ja, die berittenen Dragonen von meiner Danziger Marine. Fesch schauen sie aus, die langen Kerls, also wirklich schneidig. Tatsächlich, also mir kommen sie eigentlich vor wie ein Rudel Schimpansen aus dem Schönbrunner Tiergarten. Warum? Nur schlechter rasiert. Bitte, schauen Sie nicht zum Beispiel einmal. Schauen Sie nicht den da. Schau dir mal in den Spiegel, du Ravuzel, du hörst und schaum dich. Aber dieser Reitersmann ist so wie aus dem Osterei gebellt. Was hast du denn bloß, Vater Übü? Gusch, Tyrann! Au weh! Was trittst man auf den Zeh? Nix, au weh! Schresse! Gib's ihm am Sohlesleuung! Ah, hat's im Zahn! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Schnecken. Ladislaus, es brandelt. Nichts wie ihn weg. Recht hast, Bolislaus. Gehen wir. Juhu! Juhu, ihr habt die Krone! Ein Sohn in der Wohnung, bringt zum Sehen! Langsam reg ich mich wieder ab. Ich muss es. Du hast auch wirklich keinen Grund, echauffiert zu sein, Mami. Hier im sicheren Schloss und bei der schönen Aussicht. Aber nein, das gibt's ja nicht. Meine beiden Herren Brüder, verfolgt von diesem garstigen Vater Ubu und seinen Kreaturen. Gott, der Gerechte. Heilige Maria von Loreto. Sie unterliegen. Das ganze Militär steht hinter Vater Ubu. Und vom König ist nichts zu sehen. Das ist ja schauder. Hilfe! Jesus, unser Bolislaus. Entzählt. Von einer Mörderkugel getroffen. Wo bleibt Ladislaus? Da. Hui, da. Ja, werd ich, oh Bruder. Ja, vivat Ladislaus. Sie umringen ihn. Oje. Es ist aus mit ihm. Es hat man, Jochel hat ihn wie eine Mortadella zerschnitten. Diese Bachanten. Sie stürmen unseren Palazzo. Sie sind schon an der Treppe zum Salon. Großer Gott von Polen, beschütze uns in dieser Stunde. Diese verflixte Blutsau von Übü, dieser elende Lausehund. So, jetzt hau das an! Ja? Frast es los! Du losig Frast! Wo sucht's jetzt? Hinweg, Elender! Oder ich werde meine Mutter bis zum unwiderruflich letzten Atemzug verteidigen. Wer es sich untersteht, einen einzigen Schritt näher zu kommen, der fährt zur Hölle. Jochel, ich glaub, der macht wirklich ernst. Geh mal lieber, ich fürcht mich vor dem Neuen. Hände hoch, fraßt es los. Gib dir oder ich schier's. Nimm das, Strolchowski. Bravo, Gfrasti, bleibe stark. Ergeben Sie einen Prinz, dann los mein Leben. Nix da. Ihr miesen Bandidos, Proletos, Stilettos, bezahlte Mordios! Mörder! Fähige Mörder! Na, wo ist das Zolle da zurück? Mutter, nimm deinen Weg über die geheime Windeltreppe. Flieh, oh, flieh! Und du, mein Bub, und du? Ich folge dir nach. Nimm mir fix vor, dann fangst du heute! Sie ist schon über alle Berge, Kanäle. Na, wart jetzt reise dir in Arsch auf, du Hurenbankert. Nur zu, Verräter. Jesus, was ist denn das? Mama, ich komm schon. Was war denn das? So, Frau Mutter, da in der Höhle, da dürften wir einigermaßen in Sicherheit sein. Ach, das hoffe ich aber langsam wirklich, Gfrasti. Stütz mich! Hoppala, Mami, ist dir nicht gut? Ich bin sehr, sehr krank, Gfrasti. Ich werde keine 2,5 Stunden mehr leben. Aber geh, das ist bloß die Kälte. Nein, mein Sohn, das ist das Herz und der Schmerz über diese furchtbaren Schicksalsschläge. Der königliche Gatte gemeuchelt, unsere Familie ausgerottet. Und du, der Verteidiger des nobelsten Geschlechtes, das je über das Land Polen geherrscht hat. Ein streunender Bandit in der Hohen Tatra. Und wer ist der Verursacher unserer Schmach? Ein schändlicher, runder, fetter Vater Übü. Ein kleinkarierter Hochstapler, ein ultimater Abenteurer, ein bürgerlicher Taschendieb, der nicht einmal in Wien Malerei studiert hat. Wenn ich mir nur vorstelle, dass ihn mein Vater zum Grafen von Sandomir erhoben hat und der Kerl erdreistet sich, ihn bereits am nächsten Tag kaltblütig zu ermorden. Oh, Frastislaus, wenn ich daran denke, wie glücklich, reich und unbeschwert wir in unsere Tage hineinlebten, bevor dieser ekelhafte Vater Übü hier auftauchte. Ihr milden Mächte, wie hat sich dies alles verändert? Gemach, Frau Mutter, Gemach. Wir werden warten und nie auf unsere angestammten Rechte verzichten. Das wünsche ich dir, mein teurer Sohn. Ich aber werde den Tag deiner Wiedereinsetzung nimmer erleben. Ha, sie erbleicht, sie taumelt, sie fällt. Hilfe! Oh, ich bin ein Waisenkind in der Wüste Tatra. Sollte es möglich sein, noch ein unschuldiges Opfer, schrecklicher Übi. O großer Gott im Himmel, wie melancholisch und traulich, mit 14 Jahren schon der Vollzieher einer fürchterlichen Rache sein zu müssen. Oh! Was erblicken meine vom Weinen geröteten Augen? Meine gesamte Familie, bis ins letzte Glied? Oh, Adam, oh, Eva, meine lückenlose Ahnenreihe. Ist das ein Mirakel? Ehre und vernehme Frastislaus. Zeit meines Lebens war ich der Starost Matthias von Königsberg, erster Fundator und König unseres Erzhauses. Ich übertrage dir unsere fürchterliche Rache. Möge dieser Staat erst dann zur Ruhe kommen, wenn er den Usurpator zu Tode getroffen hat. Vater Übü, du hast so früh, mir sagt man's leer, bin schon was leer. Na. Na, wie nicht? Willst du es mir vielleicht ruinieren? So schön. Aber Vater Übü, siehst du nicht, dass das gesamte Volk von dir das Geschenk des fröhlichen Regierungsantritts erwartet? Hat's denen nicht statt der Bede Schweinsbraten und gut verteist, bis die 2,5 Stunden eine Tote legt? Schweinsbraten ist bei mir aus. Gold nicht ums Verrecken. Glaubst du, dass in dem Gesindel mein sauer erworbenes Vermögen in Arsch steckt? Krag jetzt 3 alte Risse an. Das reicht für die charakterlosen Hoderlumpen. Selber Hoderlump. Mein Gott, warum bin ich nur mit so einem Mann gestraft? Ah, für alle Mal, ich will reich werden. Von mir seht's keinen luckerten Höhler. Und dabei sind alle sichtbaren und unsichtbaren Schätze von ganz Polen in deiner Hand. Ich weiß sogar, dass in einer Kapelle nahe ein ungeheurer Schatz unterm Opferstock vergraben liegt. Den könnte man ja denen Leuten verteilen. Da untersteht ich erst. Du hast Kappemuster. Aber Vater Übü, wenn's nicht springen lässt, von was sollen dann die Steuerzahler ihnen die Steuern an dich zahlen? Verstehst du mir recht? Ist das wirklich wahr? Na, eh klar. Mit den Steuern geht alles wieder an uns zurück. Na ja. Das ist ja ganz was anderes. Warum sagt sie das nicht gleich? Na, ist ja gut, dass sie da Freude haben, gibt sie einer Summe 3 Millionen ans Lotti. Und da sehen, dass sie ein fescher Mann bekocht, sie einer 150 Ochsen und ein paar alte Hameln. Schließlich und endlich frise ich auch mit. Ne? Also, gehen wir. Auf die Terrasse. Unser neuer König! Viva! Viva! Oh! Hör mir dann gut jetzt. So, da habt ihr es, gierigen Gefraster. Der Fred macht's mir eh nicht so, das schöne Geld zu verurassen, aber leider wüsste die gnädige Frau Mutter übüher so. Versprecht's mir wenigstens, dass man ein pinklich eure Steuern zahlen wird. Aber sag's mal, Töpi, wie die aufs Geld aussehen, man möcht's kaum glauben, da geht's ja zu wie im Krieg. Das ist wirklich grauslich. Ich möchte bloß wissen, was in den Menschen da innerlich vorgeht. Halt! Grad hat sie einer sein, knackbrochen in der Kirche. Nein, sowas. Das ist Hand aufs Herz schöner als das schönste Theaterstückel. Mehr Gold, wenn ich bitten darf, alle. Wie wär's, wenn wir einen kleinen Wettlauf veranstalteten? Der Erste kriegt der Kisten Gold. Das ist eine klasse Idee, mein lieber Jacherl. Freunde und Wascher! Seht ihr diese Kisten? Da drin hat rund 300.000 silberne Goldgulden in echter altpolnischer Währung. Wer um sie mitreden will, soll sie ganz da hinten im Park aufstehen. Und wenn ich dann mit meinen Batisten ein Schnetztierchen da wink, dann nix mehr los. Wer zuerst bei der Truchen da ankommt, den gehört's. Die anderen, die was nix gerissen haben, können sie als Trostpresto um das Kistel raufen. Na, was sagst du jetzt, Alte? Schon rennen sie los und stellen sie auf da hinten. Kann's losgehen? Jawohl, Mäste! Los! Da wir die rennen und übereinander purzeln. Keiner nimmt Rücksicht auf den anderen. Hopp auf, hopp auf, hopp auf! Den Ersten geht schon da oben aus. Der bleibt ja zurück. Nein, nein, nein, jetzt holt er wieder auf. Aber das ist ein Scheiß, holt er wieder auf. Der verliert, der verliert. Na, der, der mit den Schneckeln drin. Majestät, danke, verbindlichst. Große Kapuze bei meiner großgrünen Kerzen. Jetzt bin ich König von Polen. Kein Wunder, dass ich mich schon am ersten Tag überfressen habe. Jawohl. Und die großen Kapuzen werden es mir auch gleich bringen. Aus was für ein Material ist denn, Vater Übü? Wenn wir auch 10-mal König und Königin sind, sparen müssen wir trotzdem, verstehst du? Du wirst das nicht glauben, Weiberl. Sie ist aus Lampenfell mit Schlafern aus Dackelhaut. Das ist klasse. Aber noch klasse ist, dass man König ist. Ja, Mamschi, wo du recht hast, hast recht. Ja, wir schulden den König von Liebtown allerhand Dank. Wem? Na ja, ihn. Den Hauptmann Jacherl halt. Ne? Das Hundsfurt ist nicht König, sondern Herzog. Und das auch nur, weil ich ein gutes Herz hab. Ich bitte inständigst, red mir von den Gefressen nicht mehr, ja? Jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauche, kann er mit Bugel fünferln. Sein Herzogtum kriegt er nie im Leben, da kann's Gift drauf nehmen. Du, ich weiß nicht, ob das gar so gescheit ist von dir. Ja. Du hörst, der macht ja glatt eine Revolution, wie ich ihn kenn. Das Ohrmutschkel und eine Revolution, hörst du? Also nicht lach. Vor dem fürchte ich mich genauso viel wie vom Gefrastislaus, dem Schulerbuben. Und du glaubst also, dass du wirklich schon mit dem Gefrastislaus fertig bist? Sag einmal, Mutter, Übü, hast du einen Klopfer? Was kennt denn der 14-jährige Halbhof schon gegen mich ausrichten? Also hör zu, wenn du mich fragst, dann sag ich dir, es wäre vielleicht besser, wenn du dir den 14-jährigen Halboffen mit Geld gefügig machst. Was, was, was hast du mit Geld? Noch mehr Geld verschwenden kommt da gar nicht in Frage. Du Gurken hast ja schon 20 Millionen Rex-Dollar in Gold beim Fenster rausgeschmissen. Schön. Setz mir deinen Kopf durch. Wirst schon sehen, wie weit du damit kommst. Mit deinen Allerwertesten wirst du im Feier sitzen. Und du mit deinen mit mir. Trotzdem. Ich bin sicher, dass der junge Gefrastislaus letzten Endes Gewinner wird. Er hat das Recht auf seiner Seite, nicht mir. Scheiße. Ist ein schlechtes Recht nicht genau so gut wie ein gutes? Ich bereiche mich nur ein wenig. Ne? So da. Jetzt werde ich mir vom Notar meine Besitzlisten vorlesen lassen. Schreiberling! Zu Diensten, mein Herr, zu Diensten. Dalle, dalle, dalle, Schreiberling, les vor, was du alles aufgeschrieben hast. Die Grafschaft, Sandomir. Was holst du mit den Fürstentümern anfangen, du Vierauger der Tagdieb? Da hätten wir die Fürstentümer von Podolien. Na? Das Großherzogtum von Posen, das Herzogtum von Kurland, die Grafschaft Sandomir, wie schon erwähnt, die Grafschaft Witebsk samt der Grafschaft Polotsk, das Markisat von Dorn. Na und? Na weiter! Keine Müdigkeit vorschützen, für was zahle ich denn? Das ist alles. Was soll das heißen, das ist alles? Na schön, bitte. Und weil ich nie mit meiner Bereicherung aufhören werde, lasse ich den gesamten polnischen Adel ankrageln und die herrenlosen Güter einziehen. So da, jetzt her mit den Beamten. Ich muss noch die neuen Gesetze erlassen. Zu Diensten, Herr Ibü, immer zu Diensten. Alles dann, es geht um die neuen Gesetze. Wir hören, Herr Ibü. Zuerst wird das Justizwesen reformiert und dann werden wir mit den Finanzen beschäftigt. Protest! Das Gesetz bleibt, wie es war. Nichts wird geändert. Scheiße! Zuallererst, wenn einmal die Verwaltungsbeamten kein Gehalt mehr kriegen. Ja, von was soll man denn da leben? Wir haben ja jetzt schon kaum was zu beißen. Sie können sich einen Arsch beißen und von mir aus Geldstrafen erfinden oder die Frauen von den Hingerichteten auf den Strich schicken. Da gebe ich euch ganz frei Hans. So was! Das wird noch nicht gesehen. Mies, fies, gemein, empörend, dieser Vater Übü. Wir wehren uns mit allem Nachdruck. Gingen so eine Rechtsprechung. Ins Loch mit den Herren von der Verwaltung. Bist du narrisch, Vater Übü? Ja, wer soll denn jetzt verwalten? Na ich? Wirst schon sehen, wie das glaubt. Na, das wird eine schöne Wirtschaft geben. Alte Goschen, du alte Schastrumme. Und jetzt zu Ihnen, meine Herren von der Finanz. Bei uns sind keinerlei Veränderungen notwendig. Ach so, das werden wir gleich sehen. Erstens gingen alle Steuereinnahmen zur Hälfte an mich. Ja, der geniert sich aber gar nicht. Meine Herren, wir werden 10% Besitzsteuer erheben, 10% ebenfalls auf Handel und Wandel, eine andere auf Fleiß und Industrie, eine vierte aufs Heiraten und Scheiden lassen und eine fünfte auf Schlaganfälle. Jede in der gleichbleibenden Höhe von 15 Franken in Gold. Aber Herr Vater Übü, das ist ja hirnrissig, absurd, ohne Hand und Fuß. Sagt's, wollt ihr es mir höscheln? Ins Loch mit der Finanz! Sag einmal, Vater Übü, was gibt's denn eigentlich für einen König ab? Ja, was du so weiter tust, bin ich der einzige Untertan. Scheiße! Ja! Keine Verwaltung mehr, keine Finanzen mehr. Ja, wo kommt denn dein Staat hin? Keine Angst, Schatze. Fahr eben ich persönlich durchs Land und hebe die Steuern mit eigener Hand ein. Na? So da. Und jetzt bringt's mir die Kasse für die Großkopferten. Die Fleischhockerhocken für die Großkopferten, die Tranchiermesser für die Großkopferten, die Zwickzangen für die Großkopferten und das blutrote Abrechnungsbuch für die Großkopferten. Vortreten die Großkopferten! Bitte, Gorsche, Vater Übü, moderier dir ein bisschen. Ich habe die Ehre, in aller Öffentlichkeit anzukündigen, dass ich dem gesamten polnischen Adel enteignen und zermörschen werde, damit unser geliebtes Königreich noch reicher wird, als es schon ist. Alle, was ich zum Tod verurte, stehe sie durch die Faltier da oben. In Köln kommen sie dann unter die Zwickzangen und hinterher ins russische Kopekengrab, wo man ihnen das Hirn mit einer Grammepresse ausdrucken wird. Wer bist denn du? Du Hurenbeil. Ich bin der Graf von Witebsk. Dein Einkommen pro Jahr? 3 Millionen Reichstaler. abgeurteilt. Vati, du bist ein bisschen zu primitiv. Geguschweib jetzt, ja. Und du? Du Komiker? Wie heißt denn du? Na, du Sauschell, wird's bald? Ich bin der Großherzog von und zu Posen. Aha, na da schau, ja. Na, mehr will ich ja gar nicht wissen. Durchschluch mit dir. Und du? Du Schengler, der Tag mit dem widerlichen Fries? Herzog von Kurland. Herr der Städte Riga, Reval und Mitau. Ist das alles? Ja. Oben ins Loch mit dir. Vierter Großschädel. Ja, wer bist denn du? Fürst von Podolien. Aha. Und wie hoch ist dein Einkommen? Ich bin mit Verlaub pleite. Oben ins Loch für die depperte Antwort. Und du da? Wer bist denn du, du Wurstl? Gehört? Was? Unser König ist tot. Und die Herren Fürsten auch. Der Prinz Frastislaus ist mit seiner Mutter in die Berg. Jetzt sitzt der Vater Übel am Thron. Was ist mit dem Brunn? Übel am Thron. Ach so. Ich weiß noch mehr. Ich komm grad aus Krakau. Dort hab ich gesehen, wie es circa 100 Adlige und 150 Beamte ausgetragen haben. Also Tote. Oha. Jetzt muss die Steuern verdoppeln. Und der Vater Übü wird deswegen selber kommen. Mein Gott und Herr, was soll da aus uns werden? Es kennt's ihm ja alle, dein Übü. Er und sein ganzes Siebschaft soll ja zum Spalten sein. Halt aus! Hat's da nicht gerade an der Tür geklopft? Wenn man Teufel nennt, kommt der Grenz. Wie heißt denn? Stanislaus. So, so. Es hat dann hier mal gut zu, Stanau. Was? Zuhören so ist! Sonst werden da die Herren da die Uhrwascheln ausschneiden. Na, wüsst ihr, da wüsst nicht. Ja, aber hochwürdig habe ich gar nichts gesagt. Wie, was heißt, ich rede mir da seit einer Stunde so aus dem Leib und der gibt keine Antwort? Wer? Na, machst du nicht mal Spiel für Exorban im Prediger in der Wüste? Ja, aber das darf ich mir ja nie und nimmer unter Stein hervorheben. Mit den Agronen haben. Ich bin also da, damit ich euch den Befehl erteile, sofort und stammte Petri einen Stein auf den Tisch zu legen. Sonst wird's alle massakriert. Kapiert? Was? Massakriert! Ja, aber lieber Herr Hochwürden, wir sind in Register bloß mit 15 Reichstaler veranschlagt und die haben wir ja eh schon Martini-Tag gezahlt. 6 Wochen ist das erst her. Das kann schon sein. Aber ich hab die Regierung gestürzt und frisch übernommen. Und jetzt geht's auseinander tun. Seid froh, dass ich den Steuern nur verdoppel und nicht verdreifach. Mein Spezialsystem. Selbst ersonnen. Damit komme ich schnell zu meinem verdienten Vermögen. Und wenn es soweit ist, dann lasse ich alle umbringen und fahr auf Urlaub. Aber Herr Vater, das können Sie uns doch nicht antun. Wir sind doch nur arme Bauern. Das geht mir einen Schaß an. Entweder es zahlt

wenn sie hinter mir her sind. Also geh erst schon, die du feiger Hund. Da schau her! Das Stressschwert fällt mir schon aus den Händen. Der Finanzhaken holt auch nichts mehr. Oh, die Russen, die Russen. Ich kann schon auf 7 Kilometer riechen. Die werden mich durch die Faschiermaschine tragen. Hey, Bü, die Oberschlappschnittschere ist soeben runtergefallen. Ja, ich hab's gerade gehört. Mit meinen Nasenstilett, wer soll ich umbringen? Mit meinen silbernen Straßhocken! Wie Fischer da steht mit seinen steifen Höben und dem bootswachen Panzer. Wir ein Blutsabieren in Waffen. So, meine Hirner! Jetzt heu ich mich auf meinen Schlachtruss! Krieg? Krieg ist Krieg! Und ich massakriere alles, was in die Gewehr kommt. Gnade Gott, wenn einer jetzt nicht hinter mir vorwärts marschiert. Ich stecke mit meinem Stiletttaschel, ich zerquetsche gern die Eier, ich brich ihm einen Stutz an einem anderen aus, ich ziehe ihm die Zungen durch den Mostamus. Na dann, Glück auf, Herr Ibü. Ha, jetzt hätte ich fast vergessen, dass ich dir sag, dass du für mich die Regierung übernimmst. Gell? Aber das Finanzbuch nehme ich vorsichtshalber mit. Teppich, was man was fladern hast wollen. Den Gierigel lasse ich da als Leib- und Tugendwächter zurück. Und macht zwar kein Blödsinn, verstanden? Für dich, Vater Übü! Und bau mir den Herrn Zahn anständig aus! Ach sowieso! Nasen und Zahnerl brechen! Zingerl ausreißen und giftige Hitzerl durch die Kurve! Endlich ist anzischt, der blöde Hund. Aber jetzt nix mehr ins Geschäftsleben. Unter der Devise, Time is Money. Wo kann denn der depperte Schutz in der Krypta nur stecken? Ja, wo ich hinklopfe, nirgends klingt's hohl. Sollte ich mir am Ende verzählt haben. He? 13 Platten an der Mauer noch ein Grab vom seligen Ladislaus, dem Glorreichen. Ja, hoffentlich haben sie mir da keine Linke angegeben. Aha. Alles hohl. Den Stein, den heben wir aus. Servus, sitzt der fest. Ja, aber wozu habe ich mein kleines Finanzackerl? So. Jesus, na. Ja, da liegt ja lauter pures Gold zwischen die alten Gebeine. Schnell, alles, alles in mein Sackerl. Was ist denn das für ein Geräusch? Wenn ich mir vorstelle, dass da in dem alten Gewölb noch wer leben sollte. Nein, es war nix. Eine bloße Einbildung. So, und jetzt nix mehr aussehen. Das Gold wird richtig aufatmen, wenn es aus der grauslichen Totengruft ans Tageslicht kommt. So. Und den Zettel da, den schieben wir wieder an sein gewohntes Platz. Ich hab jetzt mal wieder das Geräusch da. Mir wird ganz anders dabei. Ich glaube, das übrige Gold, das hol ich mir später. Ich fürchte mich. Besser, ich komm morgen. Nimmer mehr, Mutter Ibi. Nein, Josef. Musik. Bravo, meine Freunde! Vivat König Wenceslaus! Vivat Polen! Vivat Polen! Vater Übü, der scheußliche Kretin, ist auf der Flucht! Es bleibt nur noch die alte Knusperhexe Mutter Übü und ihr Kumpan. Ich werde euch voranschreiten und das edle Geschlecht meiner Ahnen wieder auf den Thron bringen! Was ist los? Ich werde alle Steuern aufheben, die dieser Lumpenhund euch auferlegt hat! Sieh da, Mutter Übü tritt mit ihren Kreaturen auf die Freitreppe des Schlosses. Liebe Leid, ja, was wollt's denn schon wieder? Jesus, der Gefrast ist los. Die Riegel, hilf mir! Die haben ja alle Fenster zusammen. Wo sind meine Angläser? Da ist ja schon, ich bin hier noch. Kruzifix ist hier. Mehr Steiner! Oh, Freunde! Weniger Paradeiser! Das werden wir ja sehen! Wer zeigt es Trevichel? Ha! Gierigel! Schurke! Du hast wohl nicht mit mir und meiner Klinge gerechnet! Verteidige dein feiles wie nutzloses Leben! Scheiße, mich hat's erwischt. Gierige, mein Beschützer! Ah, da kommen meine übrig gebliebenen Adligen. Los! Ergreift diese ungustiöse Megere und werft sie den Löwen vor! Wir der Würge zwischen den alten verlauten Übü! Scheiße, Bronzegacke. Wir werden alle in den Schlamtag krepieren. Wir essen vor lauter Hunger und duschen auch frühzeitig Spangl. Geht's? Geht's hier? Herr Soldat? Sind so gut, dann tragst du mir meinen Finanzschakel. Und Sie? Ja, Sie. Heiliger Herr Husar. Schultern Sie bitte Gursche, die Schreitscherto und das physikalische Spazierstöckerl, um meine Erlacht zu entlasten. Ich bin nämlich mir zum Umfallen. Ist das nicht interessant, Herr Chef? Karus weit und breit. Weiß es nicht. Sorgen hat er, der Becherl. So blöd, dass unsere Finanzen nicht gestanden, dass ich in einen schön polsterten Wagel fahren kann. Vor lauter Angst, dass unsere Ausrüstung was passieren könnte, sind wir den ganzen Bratenweg bis daher in die Ukraine zu Fuß marschiert. Zu Fuß! Die Rösser haben wir geschont, aber uns hängt jetzt dafür die Zunge bis zum Nove. Aber Ansage! Wenn wir wieder daheim sind in Polen, dann werden wir unsere physikalischen Kenntnisse spülen lassen und einen windbetriebenen Leiterwagen ersehnen, mit dem, was man die gesamte Wehrmacht befördern kann. Master, dort kommt der Nikolaus Renski angeschodert. Was ist mit dem Buben los? Alles in Arsch, Herr Majestät. Ganz Polen ist in Aufstand, der Gierigel ist hin und die gnädige Frau Mutter Ebü hat sich die halbe Tata angeschaut. Hörst du abbrunst, der Trauerflor, du Gamaschnur, bist du narrisch? Wo hast denn die Scheißhausparolen aufgeschnuppt? Das war ja noch schöner. Da kann nur der Gefrastes los dahinter stecken, der Otradebücher. Von wo kommst du denn eigentlich her, Burschel? Was war schon der Wechsel, Herr Chef? Burle, wenn ich das jetzt wirklich glaubst, hätte mir so dir, stand der Peter Klot umdran. Und das mit der gesamten Armee. Nein. Jetzt muss man da erzählen, das erzähle ich mir der Frau Plaschke. So, da. Und jetzt hopp, zu unseren Vorposten. Die Russen sind immer weiter, bald wird's schäbern. Erst! Was bleibst denn stehen? Vater Übü, mein Blick bereist die Heerscharen des Moskowiters in jener flachen Ebene. Scheiß mich an, die Russen jetzt haben wir geliefert.

Die Nosen wird links und rechts aufgeschlitzelt. Ja. Die Haare werden einzeln mit einem Zangerl ausgerässelt. Dann kommen heiße Spähnadeln durch die Ohrwasche. Oh, ja. Darauf durchbohren wir das Ohrschall mit einem Nudelwolker und zerquetscheln das Rückgratl, wenn es überhaupt ans Ohr, mit einer Krammepress von oben nach unten. Und dann, du, dann machen wir die bloßen Schee mit einer feinen Nagelscherle auf. Und zum Schluss, mit Genuss, vollziehen wir die große, abermalige Enthauptung oder Köpfelung Johannes des Säufers. Oh. Alles den heiligen Schriften, sowohl des Alten wie des Neuen Testaments, entnehmen, geordnet, koetiert und perfektioniert durch den hier anwesenden Finanzmaestro. Bastard ist, du Fetzen, oh, du! Gnadigne Herr, Gnade! Avanti, amigos! Noch ist Polen nicht verloren! Ausgehalten, Herr Polak, uno momento. Ich hab mit meiner Alten noch nicht ganz angerechnet. Nimm das, Schurkowski! Schufdienst! Schmarotzki! Du hebst die Hände gegen mich? Dir wäre es sagen, du! Elendiger Prinz, du! Abrunster Prunz! Ich werde das schon sagen, wo der Bärs Loch hat! Dresch was voll und hammer's zusammen! Dresch was voll und hammer's zusammen! Ey, Indianer, 100 gegen 2, schaut euch in Ohrscheine! Wie dreht euch die Dame im Bauch, ein Suppenkasperl! Kapuze, Kapuze, bei meiner großgrünen Kerzen hört es überhaupt nicht mehr auf. Drei, da schlagt man, sechs stehen dafür auf. Und ich tue mein Finanzschimmel irgendwo. Rauf und ran, bringt sie um! Hoch, Vater Ibü! Unser großes Finanzgenie, er soll leben! Bechel und Schleichel, es kommt gerade zurecht! Zeit, meine Herren von der Finanz, da bin ich, da! Ecker, Vater Ibü! Was mit den Polacken? Nix mehr zur Tür, Vater Ibü! Wenn wir draußen sind, nehmen wir 400 Haxen! Rissen wir drein und hauen wir's dann! Rissen wir drein und hauen wir's dann! Abbrucht wird der Schleichel die Bücher in die Goschen hat! Adieu, ich bin verwundet! Nur Applaus, Augel, Majestät! Courage! Mir genügt das vollends, mon brav. Hey, lass sie da abwaschen, die Sauschädel. Stellt euch vor die Tür. Gott sei Dank gibt's da gar kein Tier. Ich sehe schon ins Freie. Was sind frische Luft? Nicht nachlassen, König Ibü. Jesus, ich scheiß mich fast an. Vorwärts, meine Herren, ich muss ein Blut sein. Hat ja das Schädel nicht, ratsch es an. Bei meinen zwei Herren, du massakriert's es. Aha, ha, es wird schon langsam weniger. Nur zwei sind wir bei der Tür. Eins, zwei, Mokassans, die Oktoberflirmen. Aber jetzt nix wie fort. So, ich glaub, wir haben's angehängt. Ja. Die Grünen. Ja, und der Gefrast ist lasst sie jetzt grünen. So soll er sie, ich beneid ihm nicht drum. Also, wo du recht hast, hast recht, Vater Ibü. Auf der Ostsee. Tatsächlich, wir fahren mit den Nahen. Wir müssen mindestens 1 Million Knoten haben in der Stunde, wo ich gemerkt. Und die Knoten haben den Vorteil, dass wenn sie einmal zusammengeknepft sind, nicht mehr aufgingen. So deutsch wir haben in Wind in Kreuz. Ach so ein Tipp. Hilfe! Hilfe, wir fallen um! Die Nagel steht schon fast am Kopf! Alle Mann an die Wand! Holst die Vorhalte ein! So, jetzt ist mir angerufen, der Capitano. Stellt euch doch nicht auf die gleiche Seite! Wo bleibt die Vorsicht, meine Herren? Man sieht da wie ein Gachumdrattling mal im Wasser und die Sardinen fressen uns auf! Halt, ruft voraus! Ganze Gruft voraus, ich will noch länger leben. Volle Gruft voraus. Du Schuft von einem Kapitän. Du allein, ich bin schuld dran, dass wir nicht weiterkommen. Wir müssen schon längst daheim sein. Geht über die Wieskommando. Klar zum Schänden. Himmel, schön zu mir.